Christbaumfeier. Aus Morgenrot, Klabund, die Tage dämmern. Von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Christbaumfeier. Piano, Geige, hupf, mein Mädel, forte! Im Christbaum zucken gelblich ein paar Lichter. Und an die Rampe tritt Kommiss und Dichter und stottert stockend tannendufte Worte. Man trampelt, bravo, bravo, mit den Füßen und prostet mit den Krügen nach dem Helden, indem sich schon zwei weise Fräuleins melden, mit Stille Nacht die Menge zu begrüßen. Man säuft, man schreit, man giert und man verlost die Lebenslust. Rosa, unwiderstehlich, bringt lächelnd ihrem Buben bei, allmählich, dass er mich Papa ruft. Na danke, Prost! Ende von Christbaumfeier.